Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der gerissene Film. Es war ein gemütlicher Nachmittag. Mein Nachbar schrie seine Kinder an und unten auf der Straße herrschte das übliche Chaos. Nach ein paar Minuten verstummte mein Nachbar und ich begann ein wenig vor mich hin zu dösen. Doch ein junger Mann störte meine Bemühungen. Er sah aus wie ein Brückenspringer, dem schon mehrere Male das Seil gerissen war. Sie dürfen mich Tom nennen. Detektive legen doch keinen Wert auf steife Umgangsformen, oder? Also, mich nennen alle Tom. Kommt von Tom Sawyers. Kennen Sie doch, oder? Huckleberry Finn und so. Ich mache mir nichts aus Literatur, aber ein bisschen Bildung hat noch nie jemandem geschadet, hat meine Mutter immer gesagt. Als sie mit 40 von einem Dachziegel erschlagen wurde, lernte sie gerade Hebräisch. Toll, sage ich Ihnen. Sie kannte alle Nebenflüsse des Amazonas. Wussten Sie zum Beispiel, dass man von einem Nebenfluss des Rheins Durchfall bekommen kann? Die Ruhe. Toll, nicht wahr? Danke, Sie dürfen wieder gehen. Bitte? Ach so, Sie haben auch Humor. Toll. Jetzt reicht's aber, junger Mann. So etwas wie Sie kenne ich eigentlich nur aus gewissen Fernsehsendungen, die ich mir aus Prinzip nicht mehr anschaue. Fernsehen? Ich schaue mir auch nie Sendungen an. Viel zu blöd. Da lese ich viel lieber in einem Buch. Gerade jetzt zum Beispiel lese ich das Lexikon der Jägersprache. Toll, sage ich Ihnen. Wenn Sie so weitermachen, klemme ich Ihre Nase in den 5. Band des Brockhaus. Ha, guter Scherz, Maloney. Sie gefallen mir. Ja, eigentlich bin ich ja aus einem ganz anderen Grund hier. Man hat mir nämlich einen Film gestohlen. Einen Film? Mhm. Sind Sie sicher, dass man Ihnen nicht den Verstand entführt hat? Und dafür jetzt 10 Rappen Lösegeld verlangt? Nein, das hätte ich gemerkt. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich war gestern Abend draußen beim Flughafen und habe da ein wenig fotografiert. Haben Sie noch andere Hobbys? Nein, ich fotografiere auch nur ganz selten. Aber gestern war meine Freundin bei mir. Sie lebt in Paris und wir sehen uns nur einmal im Monat. Und da habe ich zu Hause einige Fotos von ihr gemacht. Sie verstehen schon, ganz scharfe Dinger. Es hat uns beiden mächtig Spaß gemacht. Danach brachte ich sie zum Flughafen. Und später habe ich dann bemerkt, dass der Film noch nicht voll ist. Da fuhr ich mit dem Auto noch ein wenig herum und knipste beim Flughafen einige Bilder. Und das alles nur, damit Sie heute die scharfen Bilder Ihrer Freundin betrachten können? Genau. Aber plötzlich stand da so ein Typ neben meinem Auto und hielt mir eine Pistole unter die Nase. Er entriss mir den Fotoapparat. Ich drückte aufs Gaspedal und fuhr weg. Ich sah noch, wie der Typ in ein Auto stieg. Hier, ich habe die Nummer. Und jetzt möchten Sie Ihren Fotoapparat wiederhaben? Genau. Ich weiß, ich sollte zur Polizei gehen, aber wissen Sie, ich wollte schon immer mal mit einem Detektiv zusammenarbeiten und Geld genug verdiene ich ja. Wieso sollte ich mir diesen Spaß nicht gönnen? Recht hatte der Mann, auch wenn er ein ziemlicher Idiot zu sein schien. Diese Leute lassen sich gerne von unsereins beeindrucken. Ich tat ihm den Gefallen und dachte vor seinen Augen ein wenig nach. Er war begeistert von meiner Vorstellung. Dann schickte ich ihn nach Hause und besuchte die Polizei. Nichts zu machen, Maloney. Es gibt keine solche Autonummer, die zugelassen ist. Das habe ich mir beinahe gedacht. Welcher ungetreue Ehemann hat denn heute das Pech, von Ihnen beschattet zu werden? Die Zeiten, in denen ich schmutzige Unterwäsche begutachtete, sind längst vorbei. Die Leichen heutzutage sind sauber und benutzen Seife mit niedrigem pH-Wert. Aha. Und wo liegt die Leiche, Maloney? Keine Ahnung, war mir symbolisch gemeint. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Hat mich gefreut, mich zu verabschieden. Ist jedes Mal wieder eine Freude, es zu tun. Na, dann fallen Sie mal nicht auf die Nase, Maloney. Draußen hat es Glatteis. Und das ist nicht symbolisch gemeint. Ich hielt mich tapfer auf den Beinen. Der Winter war noch einmal zurückgekehrt. Der eisige Kollege gehörte zu jenen Gästen, die immer dann wieder kamen, wenn man endlich frohlockte, sie endgültig losgeworden zu sein. Ich verkroch mich in mein Büro. Dort war es angenehm warm. Dies hatte sich offenbar in der Stadt herumgesprochen, denn plötzlich war da auch noch eine Frau in meinem Büro. Mein Name ist Bossi. Ach du meine Güte, sind Sie etwa mit dieser Kochtante verwandt? Betty? Nein, aber ich kenne alle Ihre Bücher auswendig. Wenn mein Mann wieder zurück ist, lade ich Sie gerne zu einem Nachtessen ein. Die meisten Frauen, die mich zum Nachtessen einladen, hoffen, dass Ihr Mann dann gerade nicht zurückkommt. Mein Mann ist seit gestern Abend verschwunden. Ich mag solche Geschichten nicht. Ich auch nicht. Deshalb möchte ich, dass Sie sich darum kümmern. Darauf würde ich liebend gerne verzichten. Es ist durchaus möglich, dass mein Mann auf einer seiner Sauftouren abhanden gekommen ist. Aber ich habe da ein ungutes Gefühl. Und vielleicht ruiniert er dabei die schöne Videokamera. Ihr Mann filmt sich selber beim Saufen? Nein. Wir haben bei einem Wettbewerb eine teure Videokamera gewonnen. Die kam gestern per Post. Mein Mann wollte sie unbedingt noch ausprobieren. Er verließ die Wohnung, fuhr weg und kam nicht mehr zurück. Haben Sie in den Spitälern nachgefragt? Ja. Mein Mann sagte, er wolle nur schnell zum Flughafen rausfahren und einige Aufnahmen machen. Zum Flughafen? Ja. Mein Mann ist völlig angefressen von allem, was mit Flugzeugen zu tun hat. Er fährt öfters zum Flughafen, auch nachts, wenn er nicht gerade am Saufen ist. Frau Bossi sagte dies gelassen. Sie hatte sich offenbar damit abgefunden, nachts neben einer übelriechenden, schnarchenden Schnapspulle zu liegen. Es war das zweite Mal an diesem Tag, dass mir jemand berichtete, am Flughafen sei etwas Ungewöhnliches passiert. Dem einen war der Film und der anderen der Mann abhanden gekommen. Das waren zwei gute Gründe, um ein wenig herumzuschnüffeln. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, mich ein wenig auf dem Flughafengelände umzusehen. Es kam nichts Gescheites dabei heraus. Am Abend legte ich mich müde und halb erfroren ins Bett. Es dauerte 14 Stunden, bis ich wieder einigermaßen aufgetaut war. Ich besuchte einen freundlichen Herrn, der selbst im geheizten Büro die Wärme eines Eiszapfens ausstrahlte. Während Sie schlafen, Maloney, lösen sich Ihre Fälle von selber. Heute Morgen wurde ein Mann aufgegriffen, hinter dem Sie offenbar her waren. War er besoffen? Sieht ganz danach aus. Der Mann macht einen verwirrten Eindruck. Ein Freund von Ihnen? Das könnte Ihnen so passen. Und wo ist der Mann jetzt? Da, wo er hingehört. Seine Frau war nicht sonderlich begeistert, als wir ihn bei ihr ablieferten. Sonst noch Fragen, Maloney? Ich schüttelte den Kopf und besuchte die Bossis. Die Frau war nicht zu Hause, dafür öffnete mir Herr Bossi. Er sah übel zugerichtet aus, aber vermutlich sah er schon seit Jahren so aus. Maloney, nie gehört. Sind Sie der neue Liebhaber meiner Frau? Haben Sie sonst noch Wünsche, die ich Ihnen nicht erfüllen kann? Wünsche? Moment mal. Na, dieser Karel sieht doch noch bescheuerter aus als Sie. Aua. Lass dich überraschen. Sie werden staunen, wo mein nächster Schlag hingeht, wenn Sie so weitermachen. Lassen Sie mich. Bin schwer geschädigt. An meinen Leberwerten kann man eine Leber normalerweise nur noch in Formaldehyd konservieren. Und Ihr Gehirn ist wohl schon vor Jahren verdunstet. Haben Sie vielleicht verdammt nochmal recht, Maloney. Ich weiß nämlich nie mehr, was gestern los war. Ist alles weg. Richtiger Filmriss. Zum Kotzen. Und was ist mit der Videokamera? Das hat mich meine Frau auch gefragt. Ehrlich gesagt, kann ich mir nie mal daran erinnern, das Ding in Händen gehabt zu haben. Der Mann machte einen zerstörten Eindruck. Ich ging in eine Bar und schluckte ein paar Espressos. Danach schaute ich nochmal bei den Hütern über Recht und Ordnung vorbei. Keine besonders originelle Frage, Maloney. Egal, Hauptsache ich kriege eine vernünftige Antwort. Kann ich leider nicht damit dienen, uns wurde nichts gemeldet. Aber irgendetwas Seltsames hat sich vorgestern Nacht in der Nähe des Flughafens ereignet. Mein Vorgesetzter hat sich auch schon bei uns erkundigt, aber es liegt nichts vor. Nicht mal Ruhestörung oder ein Autounfall. Das war eine ganz normale Nacht, wenigstens aus kriminologischer Sicht. Mehr wusste er offenbar tatsächlich nicht. Ich ging zurück in mein Büro. Ein freudestrahlender junger Mann erwartete mich. Tom, Sie erinnern sich, ich habe die Kamera wieder. Toll haben Sie das gemacht, Maloney. Moment Toll. Mal, was soll ich gemacht haben? Nur keine falsche Bescheidenheit. Außer Ihnen wusste niemand, dass mir der Fotoapparat geklaut wurde. Aber vor ein paar Stunden tauchte ein Mann bei mir auf. Er sagte, er sei von der Polizei und er gab mir den Apparat und die entwickelten Fotos. Toller Service. Und ist Ihre Freundin gut belichtet? Ja, toll, sage ich Ihnen. Nur aus den Fotos am Flughafen ist offenbar nichts geworden. Wieso? Kann man nichts darauf erkennen? Keine Ahnung, die Fotos lagen nicht bei. Auch keine negative. Aber was soll's, ich habe die Pictures meiner Freundin. Was will man mehr? Sie verstehen? Er zeigte mir zwei Schnappschüsse seiner Freundin. Sie sah nicht übel aus. Dann stolzierte er wie ein magenkranker Gockel nach draußen. In meinem Büro erklang das beruhigende Klingeln des Telefons. Ich nahm ab und vernahm die Stimme meiner zweiten Klientin. Man hat meinen Mann erschossen. Tatsächlich? Vielleicht ist er bloß wieder besoffen. Nein, es ist alles voll Blut. Kommen Sie schnell. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich beeilte mich, so gut das ging. Nachdem sich beide Fälle beinahe in nichts aufgelöst hatten, lag jetzt einer der Fälle plötzlich tot herum. Und man soll Leichen bekanntlich ehren, solange einem die Fälle nicht wegschwimmen oder so ähnlich. Der Mann lag im Wohnzimmer. Jemand hatte auf ihn geschossen, als er gerade das Fenster ein wenig geöffnet hatte. Frau Bossi saß in einem der Nebenzimmer und stand unter Schock. Und Sie haben nichts bemerkt? Nein. Ich kam nach Hause und da lag er. Ich habe von einem Kollegen erfahren, dass Ihr Mann vor 3 Stunden auf dem Präsidium war, um eine Aussage zu machen. Ja, das stimmt. Moment mal, was für eine Aussage? Meinem Mann war plötzlich wieder eingefallen, was gestern mit ihm geschehen war. Eine ziemlich verrückte Geschichte. Ich habe es ihm zuerst nicht geglaubt. Und was war nach seiner Version passiert? Herr Bossi behauptete, dass man ihn entführt hat. 2 Personen sollen ihn gepackt haben und danach in den Sicherheitsraum des Flughafens gezerrt haben. Dort habe man ihm eine Spritze verabreicht. Interessante Geschichte. Der Mann war Alkoholiker, Maloney. Es kam öfters vor, dass er sich irgendwelche Geschichten ausdachte, um seine Blackouts zu kaschieren. Das stimmt leider. Dennoch würde ich mir gerne mal den Chef von der Sicherheit am Flughafen vorknöpfen. Na, meinetwegen, Maloney. Aber ich glaube kaum, dass uns das bei den Ermittlungen in diesem Mordfall weiterbringt. Er raffte sich schließlich auf und fuhr mit mir zusammen zum Flughafen. Es dauerte eine Weile, bis wir bei der zuständigen Person gelandet waren. Sie sah attraktiv aus und die Uniform verwischte ihren Jahrgang so sehr, dass ich keinerlei Wetten darauf eingegangen wäre. Nein, gestern Nacht ist nichts Spezielles vorgefallen. Ein Mann behauptet aber, dass er gegen seinen Willen von ihren Leuten in den Sicherheitsraum geschleppt wurde. Tut mir leid, aber ein solcher Vorfall wäre protokolliert worden. Und bei mir liegt kein solches Protokoll auf dem Schreibtisch. Ich habe es Ihnen doch gleich gesagt, Maloney. Alles bloß Zeitverschwendung. Na und? Ich verschwende meine Zeit, wann und wo es mir passt. Was geht hier eigentlich vor? Und wo ist die Videokamera von Herrn Bossi? Müssen wir das hier besprechen? Die Dame hat sicherlich Besseres zu tun, als ihren haarsträubenden Spekulationen zu lauschen. Da haben Sie allerdings recht. Wenn ich noch etwas für Sie tun kann, können Sie mich anrufen. Ja, vielen Dank für die Auskünfte. Er verabschiedete sich so devot, dass mir beinahe schlecht wurde. Ich ging danach wieder meine eigenen Wege. Und die führten mich zu meinem ersten Klienten, der glücklich und zufrieden mit den Fotos seiner Freundin zusammenlebte. Er war gerade am Packen, als ich in seine Stube platzte. Tolle Sache, Maloney. Ich fliege nach Paris. Wunderbar, da wird sich Ihre Freundin freuen. Vielleicht könnten Sie mir vorher noch einige Fragen beantworten. Ja. Fragen. Immer diese Fragen. Wissen Sie was? Das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir sind nur die Kandidaten. Richtig. Ich weiß. Wie hieß der Mann, der Ihnen den Fotoapparat zurückgab? Keine Ahnung. Ich dachte, dass Sie ihn zu mir geschickt hatten. Wissen Sie was, Maloney? Ich zahle Ihnen ein Tageshonorar, wenn Sie mich dafür mit weiteren Fragen verschonen. Sie haben doch nicht etwa etwas zu verbergen, junger Mann. Ich? Wo denken Sie hin? In meinem neuen Beruf ist es extrem wichtig, dass ich ehrlich und absolut integer bin. Sie haben einen neuen Job gekriegt? Mhm. Und das bei der heutigen wirtschaftlichen Lage? Ja, toll, nicht? Mir wurde ein Job beim Flughafensicherheitsdienst angeboten. Tolle Sache. Aber zuerst mache ich jetzt 2 Wochen Ferien. Bei meiner Freundin. In Paris. So long, Maloney. Mehr wollte der Mann nicht sagen. Es genügte, damit ich mir einen kleinen Reim darauf machen konnte. Der Reim war nicht besonders gut. Aber da, wo ich landete, verstand man sowieso nicht viel von Literatur. Inoffiziell, Maloney, das, was ich Ihnen jetzt sage, ist alles ganz inoffiziell. Hat man Ihnen auch einen Job beim Flughafensicherheitsdienst angeboten? Nein. Aber da ist etwas faul, Maloney. Es kursieren einige wilde Gerüchte hier im Präsidium. Na dann mal her mit den wilden Gerüchten. Zuerst mal die Fakten. Herr Bossi wurde von einem Mann ermordet, der gestern aus der Untersuchungshaft entwichen war. Und weshalb hat er ihn ermordet? Keine Ahnung. Der Mann wurde gestellt, rannte weg und wurde tödlich getroffen. Mit anderen Worten, man hängt ihm diesen Mord an, weil das so schön einfach ist. Ziehen Sie ruhig Ihre Schlüsse, Maloney. Ich persönlich habe mit dem Fall nichts mehr zu tun. Dann kommen wir jetzt zu den wilden Gerüchten. Was geschah in der fraglichen Nacht auf dem Flughafengelände? Nun, es gibt ein hartnäckiges Gerücht, dass die beiden Personen, Bossi und dieser junge Mann, zufällig den Verlad eines Flugzeuges gefilmt und geknipst haben. So etwas endet in der Regel nicht tödlich. Das Gerücht geht noch weiter, Maloney. Offenbar wurde Kriegsmaterial in das Flugzeug geladen. Illegal. Umgehung des Kriegsmaterialexportverbotes. Sie verstehen, Maloney. Und Bossi wollte sich nicht arrangieren und musste dran glauben. Der junge Mann arrangierte sich und arbeitet jetzt für die Flugsicherheit. Du meine Güte. Alles nur Gerüchte, Maloney. Von offizieller Seite gibt es weder Dementis noch Bestätigungen. Und auch in den Zeitungen stand nichts. Bis auf eine kleine Meldung, die eine Woche später erschien. Tom, der neue Mitarbeiter des Flughafensicherheitsdienstes, war in Paris beim Eislaufen eingebrochen und ertrunken. So geht das.